Kundgabe 3926. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.12.1946. Ablauf der Entwicklungsperiode. Schwerer Lebenskampf. Groß ist meine Macht und unbeugsam mein Wille, denn meine Weisheit bestimmt ihn, und meine Liebe lässet ihn zur Ausführung kommen. Und was ich erkannt habe seit Ewigkeit als Heilsmittel für das von mir entfernt stehende Geistige, das wende ich auch unwiderruflich an, um diesem Geistigen zu Hilfe zu kommen in seiner Not, die Folge seiner Entfernung von mir ist. Und ich ersah von Ewigkeit den geistigen Tiefstand der Menschen in dieser Zeit. Ich ersah von Ewigkeit den verkehrten Willen, der die Entfernung von mir vergrößert, anstatt sie zu verringern. Und wo diese Gefahr besteht, halte ich den Rückgang auf. Ich breche ihn ab, um einen noch tieferen Abfall zu verhindern, der wieder Ewigkeiten benötigen würde, um das Geistige in den Entwicklungsgrad zu versetzen, wo es den freien Willen nützen kann. Und also erfüllet sich die Zeit. Eine Entwicklungsperiode geht dem Ende zu, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. Und was sich nun vollzieht, ist das Werk meiner Liebe, meiner Weisheit und meines Willens. Und ihr Menschen dieser Erde werdet Zeuge sein dessen, was geschrieben steht und was ich immer wieder von Neuem verkünde durch meine Diener auf Erden. Denn ihr steht in der letzten Zeit. Ihr werdet Großes erleben, schreckhaft für alle, die nicht glauben, und überwältigend erhaben für die, die mich erkennen und meines Wortes gedenken. Und sie werden trotz aller Not stets meine Liebe und meine Allmacht spüren und sich dieser vertrauensvoll überlassen. Und ich selbst werde sie führen, dass sie sicher ihr Ziel erreichen. Was sich jedoch abspielt auf und in der Erde, das ist dem menschlichen Verstand unvorstellbar. Ist es doch einmalig und so außergewöhnlich, dass es niemand sich auszudenken vermag, in welcher Weise meine Macht und mein Wille in Erscheinung tritt. Die Menschen, die sich nicht vom Irdischen trennen wollen, werden zwar ständigen Aufbau anstreben. Sie werden alles Verlorene wieder zu ersetzen suchen. Sie werden irdisch schaffen und wirken, um sich in den Besitz von Gütern zu setzen. Doch ich werde immer wieder ihre Bestrebungen zunichte machen, auf dass sie die Nutzlosigkeit dessen erkennen, davon absehen und ernstlich ihrer Seelen gedenken, des Unvergänglichen, wie es Zweck und Ziel jedes einzelnen Menschen ist. Und darum wird der Lebenskampf seinen Fortgang nehmen. Niemand wird zur Ruhe kommen und niemand wird die Früchte seines irdischen Strebens genießen können. Es sei denn, er ist gänzlich dem verfallen, der ihn von mir abtrünnig machen will. Dann kann er wohl irdisch im Wohlleben stehen, doch er wird auch erkenntlich sein als Angehöriger des Satans, denn sein Handeln wird nur Lieblosigkeit und Hass verraten, und sein Wohlleben sollen sich die Mitmenschen nicht zum Vorbild nehmen. Die ich aber noch nicht gänzlich verloren gebe, die müssen kämpfen. Und ein schwerer Lebenskampf soll ihnen Beweis sein, dass ich liebend ihrer gedenke und sie zu mir ziehen will. Ich muss euch alles nehmen, was irdisch euch noch begehrenswert erscheint, will ich eure Herzen gewinnen, euren Willen, der sich mir zuwenden soll, ehe es zu spät ist. Und darum wird die kommende Zeit immer härter werden für euch, denn sie geht ihrem Ende zu. Doch so wie ihr euch mir bedingungslos anvertraut, so wie ihr euren Willen dem meinen unterstellt, so wie ihr mich allein walten lasset und euch völlig ergebet in euer Schicksal, ist euch auch meine vollste Sorge gewiss. Und des Lebens Schwere wird erträglich sein für euch, die ihr mein geworden seid durch euren Willen. Dann aber werden euch auch die letzten großen Geschehnisse nicht mehr erschrecken. Ihr werdet wissen, dass sie mein Werk und mein Wille sind. Ihr werdet auch erkennen, dass sie nur die letzten Mittel sind zur Gewinnung der irrenden Seelen. Und ihr werdet auch wissen, dass bald die Erlösung naht, dass bald das Ende gekommen ist, wo ich euch selbst hole, um euch ein friedvolles, seliges Paradies zu bereiten, wo alle Not ein Ende hat. Doch mein Beschluss ist unabwendbar. Die Zeit ist erfüllet, von der geschrieben steht. Die Menschheit achtet nicht meines Wortes und kann nur noch durch außergewöhnliches Geschehen anderen Sinnes werden. Und um ihrer Willen wird also über die Erde kommen, was unfassbar und überaus grausam erscheint. Doch meine Liebe und Weisheit erkannte es von Ewigkeit als heilsam für die Seelen. Und mein Wille führt deshalb aus, was bestimmt ist seit Ewigkeit. Amen.